Vor allem am Flughafen München, dem zweitgrößten Airport in Deutschland, ging rund 2 Stunden lang nichts mehr. Mehr als 100 Flüge wurden annulliert. Das Bundesfamilienministerium steht weiter zum Elterngeld. Eine Überprüfung sei momentan nicht geplant, sagte eine Ministeriumssprecherin. Unionsfraktionschef Kauder hatte sich in der Süddeutschen Zeitung angesichts der sinkenden Geburtenzahlen dafür ausgesprochen, Sinn und Wirkung des Elterngeldes in der nächsten Legislaturperiode zu überprüfen. Der designierte republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney plant noch in diesem Monat einen Besuch in Deutschland. Laut US-Medienberichten möchte der Wahlkämpfer im Rahmen einer ausgedehnten Auslandsreise auch Bundeskanzlerin Merkel treffen. Zunächst will Romney zur Eröffnung der Olympischen Spiele nach London reisen. Tennisprofi Roger Federer erreicht das Finale in Wimbledon. Federer besiegte im Halbfinale den Serben Novak Djokovic in 4 Sätzen. Federers Gegner im Finale steht noch nicht fest. Das zweite Halbfinale bestreiten der Brite Andy Murray und der Franzose Joe Wilfried Tsonga. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom BTS Reisecenter in Lahr. Sie suchen den Ankerplatz Ihrer Urlaubsträume? Dann besuchen Sie uns im BTS Reisecenter direkt am Flughafen in Lahr. 3:07, hallo Autofahrer. Es staut etwas auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Bühl und Appenweier und A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim Nord. Da laufen Bergungsarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt. Momentan 4 Kilometer Stau. Geblitzt wird auf der Biapflim-Lehrbrücke Eschau-Altenheim Richtung Deutschland mit der Laserpuffe, am Ortseingang Friesenheim-Oberweier von Heiligenzell kommend und auf der B462 gar genau Richtung Rastatt in Höhe der Abfahrt Kuppenheim. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner, sage Tschüss und wünsche Ihnen ein klasse Wochenende und jetzt viel Spaß mit Charlie 2000. Und los geht's ins Wochenende mit allerbester Laune. Sonne, Spaß und Partys ohne Ende. Freitag. Hier dreht sich alles um Musik. Das schrille und turbulente Sommervergnügen. Einfach abgefahren. Volle Power für den Sommer. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich weiter. Hallo, Freunde. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba, die ganze Nacht. This is International Big Mega Radio Smasher. Girl, I can't notice but to notice you. Noticing me. From across the room, I can see it. And can't stop myself from looking and noticing. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before, she's so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl, yeah. In this farewell, there's no blood, there's no alibi. 'Cause I've drawn regret from the truth of a thousand lives.

feels. That's what I say. I like how it feels. Hey, hey, hey. I like how it feels. That's what I say. Am Freitagabend. Auf geht's ins Party-Wochenende. I like I feel. Stopp! Spaß ist nicht erlaubt. Oh. Stop the music! Oh. Doch nicht wahr sein! Jetzt hilft nur noch eins. Party-Alarm! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Happy 2012! Oh, Nachtschwimmer, ist wieder Zeit. Meine Plage ist hier. Willkommen in Wandiland, dem deprimierendsten Platz auf Erden. Hallo, Erl, grüß dich. It's time for heavy metal. Jetzt ist mal richtig rockig, ha? Led Zeppelin, Def Leppard, Run DMC und so weiter. Oh, wow! Hat hier jemand Lust auf eine Party? Hit Radio Ohr. Alles klar, Jungs, lasst uns mal mächtig die Hütte rocken. Oh nein, hier wird gleich mächtig die Hütte rocken. One, two, three, four! Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle. Al, finger weg hier. Yeah, we Ah, das ist eine richtige Spezialität, ha? Flow Rider. Schwedisch House Mafia und Hot Chili Peppers. Yeah.

Aber egal, ich war schon eben finde, wo genauso ist wie du. Auf gut Badisch bei Hitradio Ohr. Und jede Woche kommt eine brandneue Folge hinzu, deren Premiere immer am Montag in der Morningshow und um 18.15 Uhr. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Die Opel-Aktionsmodelle Corsa, Astra und Meriva mit Preisen zum Abfahren schon ab 9.990 Euro. Halt an, Knappe! Wir rasten hier! Damals gut, heute gut. Das historische Hotel zur Sonne in Offenburg, seit Jahrhunderten am Platz. Unsere historisch eingerichteten Zimmer machen jede Übernachtung zum Erlebnis. Gehobene Gastronomie, edles Ambiente. Perfekt für Familienfeiern und Tagungen. Hotel zur Sonne in Offenburg, weil Gutes bleibt. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's wieder rund im Codex. Wie gestern auch übrigens. Heute ist 12er-Feier vom Gymnasium Aachen. Warsteiner bis 24 Uhr, 1 Euro. Und ab 23 Uhr schaltet sie um live über den Sender direkt aus dem Club Nachtschwimmer. Ba-ba-ba-ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Dem Wetter angepasst, Minirock-Party. Wer Minirock kommt, 10 Euro frei Verzehr. Männlein wie Weiblein. Der Minirock endet als breiter Gürtel. Das ist klar. Codex Club in Aachen. Samstag, 14. Juli. Die erste Schaumparty im Codex. Samstag, 14. Juli. Schaumparty, Schaumparty. Und zwar jede Menge Schaum. Und dann zwei Wochen später nach Schwärmer, da kommt ja der Überhammer. Die Hot Summer Nights. Die Hot Summer Nights. Vom 26. bis 28. Juli. Die Mega Beach Party. Indoor und Outdoor. Mit dabei Rio. DJ Novus. Von Groove Coverage, Alex Christensen, Rob und Chris, die Gaga Glammers und jede Menge andere weiter. Riesendeko, viele Aktionen, Nachtschwärmer. Und Rob und Chris, da bringe ich mal ein kleines Beispiel jetzt hier. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Mein Haus, mein Block, mein Reich. Ich hab ein Haus größer als deins mit Gartenteich. Mein Auto, mein Boot, mein Flieger. Ich bin groß, so groß, ich bin ein Sieger. Meine Insel, mein Kind mit deiner Frau. Mein Gesetz. Das sind also Rob und Chris. Bla, bla, bla, bla. Yeah. Einer der ersten, ziemlich ersten Songs. Mein Stadt, mein Land, mein. Aber die waren nicht untätig, das geht weiter. Was haben die noch? Codex Club in Aachen. Connection complete. Ich bin auf dem Weg zum Mond. Ist nicht so weit und er ist unerwohnt. Dabei, wir nehmen alle mit. Feiern im Orbit. Yeah. Ist klar. Die. Hallo? Ja, ich bin's. Ich hab grad deine E-Mail bekommen. Ihr meint das ernst mit dem Mond, ne? Ihr wollt da jetzt hin? Okay. Vorher muss ich noch was vorbereiten. Meine Sachen suchen, meine Tasche packen. Meiner Crew sagen, wo es lang geht. Denn es kommt drauf an, wo der Mond grad steht. Crosscheck, alle sind an Bord. Die Leute sind bereit für einen fremden Ort. Und wir fliegen los mit Überschall. Geradeaus sind auf dem Weg ins All. Ja. Wir sind Kometenreiter. Wir schweben immer weiter. Aber schnell, nah durch die Galaxie. Wir sind Kometenreiter. Wir schweben immer weiter. Okay, ich wollte das nur kurz anspielen, Nachtschwimmer. Rob und Chris. Bei den Hot Summer Nights. Achtung, gleich passiert was Abgefahrenes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. as long as you love me. Habt schon gehört, eh? Das ist Rio. Und die sind auch bei den Hot Summer Nights. Spitze, ah, das ist ein kleines Best-of. Rio. Und wir sind, wie gesagt, am Monatsende bei der Hot Summer Nights im Codex. Mehr unter codex-club.de. 1958, willkommen nach Schwärmer. Oh, jetzt hat Kelly was mitbekommen mit Rio. Kelly. Ja, da kann ich dich mitnehmen. Du hast Backstage-Pässe? Ja. Du musst mich da hinbringen. Ja, aber nur, wenn du demnächst mit mir ausgehst. Ist der Gaga? Ja, das kannst du laut sagen. Gut drauf. Jeden Freitagabend. Hit Radio Ohr. Gaga. Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya. Aus den 90ern, Ice MC. Take a look on the television, no gunshot and blood, death and no program, level vibe, but they know they can't run. Los gut, ha? Ice MC im neuen Beat. Al, was gibt's? Bist du gar nicht gut gelaunt heute? Was ist denn los? Weiß jemand, was heute für ein Abend ist? Der, an dem sich dein Körper endgültig von den Achseln abspaltet? Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. What the fuck do we need safety for? When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I should've held on tight, I never should've let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I couldn't could not fathom that would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never felt the feeling that I'm feeling now that I don't hear your voice. Or have your touch and kiss your lips, cause I don't have a choice. My lover in the hand.

zu fassen. So verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of slave to the rhythm. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Slave. Gotta get it. To the rhythm. Well, now there's a dancer. On below, I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, shit. The chill that you spill on my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't dance for another. No, I couldn't dance for another. Your groove, I just deeply dig. Ja, 20.17 Uhr, jetzt wieder Zeit für die Werbung. Nachtschwimmer, aber mein Freund und größter Dammschuhfolger, der nervt mich wieder ohne Ende. Hat wieder seinen moralischen Nachtschwimmer. Al, was ist denn schon wieder, ha? Oh Gott, ich hasse meinen Job. Ja, das wissen wir ja auch. Was können wir da dagegen tun, ne? Ich verkaufe die Schuhe nicht des Geldes wegen. Ich bin hier, um dicke Frauen zu foltern. Das wissen wir. Gleich geht's weiter. Werbung. Und wir sind raus. Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Gabor, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Achern. Ihr Bestpartner Schuhhaus Butz in Achern, Hauptstraße. 1025. Entspannen Sie vom Alltagsstress. 1025 Meter über dem Alltag.

escape. I'm my own. Sendung. Ich bin schon eingeschlafen. Och nein, ja. Der Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. Que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus. Quand c'est fini, alors on danse. Thank you. jetzt kommt's! Oh, oh Mann! Geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Was ist das? Das ist der Power ins Wochenende nach Trevor. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Grüezi. Okay, erster. Fangen wir mal mit Blondinen an. Da treffen sich zwei Blondinen. Fragt die eine die andere, wie war denn deine Fahrprüfung heute? Oh shit, ich bin durchgefallen. Wieso? Ja, im Kreisverkehr stand 30 und ich bin 30 mal da rumgefahren. So, zweiter. Ein Mitarbeiter des Beerdigungsinstitutes soll die Urne des verstorbenen Mannes zur Witwe bringen. Unterwegs stolpert er, das könnte er auch gewesen sein, verliert die Urne, diese geht auf und die Asche wird vom Winde verweht. In seiner Not nimmt er etwas Asche aus einem Müllbehälter, der da rumsteht, und bringt der Witwe diese Urne. Ah, diese öffnet sie, schaut hinein und meint, das ist nun alles, was von meinem lieben Mann übrig geblieben ist? Ein Häufchen Asche und ein paar Eierschalen. Ja, danke schön. Das reicht. Okay. Ja, das ist jetzt mal eine geile Kombination nach Tremor. Queen und Bruno Mars. Thank you. Radio Gaga. I Radio. Power Station. Give me a big beat. We're self-important. Das ist der Power 1 Wochenende. I'm getting alternative radio. I wanna be a motherfucking hustler. You better ask somebody. What a beautiful day. Erster Freitag ins Wochenende. Safredo und ACDC, das hört man auch nicht alle Tage. Hier sind heiße Diskussionen im Gang nach Schwemmer. Und zwar die Kelly, die blonde Tochter meines Freundes Al Bundy. Seines Zeichens größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Kelly, du hilfst mir jetzt zu... Wir wollen jetzt eine kleine Aktion machen. Du schreibst mir was auf. Okay? Kannst du das? Quatsch, nicht so blitz. Ich kann das. Also gut. Dann schreibt man hier die Vorwahl von Offenburg auf diesen Zettel. Ja? Komm, mach das mal. Sei mal so nett. Kann ich nicht schreiben. Dann schreib die Nummer, die normale Nummer 504 33 11. Kann ich auch nicht schreiben. Meine Herren. Die kann nicht mal schreiben, Erin. Das ist deine Tochter. Ach, Katastrophe, ja? Wahrscheinlich suche ich deswegen das Geld und die Liebe älterer Männer. Da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Was ist hier eigentlich los? Ich glaube, ich habe gerade einen Geschmacksorgasmus. Oh, oh, das ist spitze. Hey, freut euch auf Radio Ohr. Radio Ohr. Radio Ohr. Thank you.

Haben wir extra draußen was aufgebaut. Vom 26. bis 28. Juli, von Donnerstag bis Samstag. Da kommt unter anderem Rio, DJ Nomus von Groove Coverage, Alex Christensen, Rob und Chris, die Gagger Clemmers und noch jede Menge Action, Deko ohne Ende. Nachschau mal, lasst euch überraschen, das ist super. Da gibt es auch ein 3-Tages-Ticket. Schaut auf die Seite codex-club.de. Ist das okay? Dankeschön. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich first time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. You mash up my mind, mash up my mind. Oh Lord, my baby, you're driving me crazy. From the glow. Not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, it really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Railroad wife breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. That girl, like something off a poster. That girl is a dime they say. Her girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on the balcony in some air. Take a breath. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Radio. Einfach näher dran.

so you should be treated. So you never get the loving that you needed. Put a left but I call and you needed. Begged and I pleaded, listen completed. And I said that all night is the program. Now the tension is a rock, it's a revolution. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this will never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. My angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need. Put the needle on the racket. Put the needle on the racket when the donkeys go like this. Wasn't it? Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. jeter vers chez de retour. Ah, jetzt kommt mir eine kleine Idee nach. Wir machen 90er Spezial. Das ist der Sound der 90er. Yeah. I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. 90er. Das war jetzt ein alles Cut. Al, ich warne dich, mein Freund und Damenschuhverkäufer, ist noch nüchtern. Deswegen ist er mal ganz komisch. Handeln hier. Kelly, komm, geh mal für den Vater Bier holen. Und wie soll ich das machen? Hier hast du Geld, geh runter und geh einkaufen. Wenigstens will mich jemand wegen meinem Verstand. Aber nur. Jockey Vache est de retour. Gruppe mit dem Song gehen. Hallo, schöne Grüße ins Elsass. Hi, ja! Und immer freitags von von 19 bis 23 Uhr ist euer Charlie 2000 hier bei Hitradio. Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Oh nein! Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Ist doch krass, ne? Oh Gott, den nicht bitte. Wieder mal der Wahnsinn, schau mal. Imagination, eine 80er-Gruppe und der Song Just an Illusion, der war ganz, ganz oben. Und ja, ich habe mit Restmods. Oh, wie die Zeit vergeht. Kannst du mir sagen, wo hier der Bär los ist? Hitradio Ohr. We'll be right back.

Ein Raucherbereich ist innen wie außen. Ja, das ist ja super. Ich bin immer zum Samstag eingeteilt im kleinen Club. Und es gibt eine offizielle Song auch für die Hot Summer Nights. Und hier ist er. Achtung! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Mann. Komm noch mal, bitte. Hier ist Hot Summer Night. DJ Rock Out. Mackie's done. You raise a fox. Massina. Get yourself involved in the area. Mix up. Hear this. Yourself involved, realize what it's like when the sun shines. Don't get stay stable. Come closer. Come on, warm yourself in the area. Saying like this. Isn't ladies high some beers? If it's whiskey, schweiß und gin. DJ Rock Hound bringt die Heat. Hot Summer Nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Und hier geht mehr als Orangensaft. Oh, diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe, komm und sing es nach. Okay. 21:27.

One of a kind, baby mama type. Friend mugging, she the hater type. Walk a block, I'm the player type. Jerry bright, win away. Champagne, chilled on ice. Hold up, every bad bitch in the club to the dance floor. Hands on your hip, get real low. Throw my knee, my elmo. So slide me your info, let me know. What you doing tonight, girl? I ain't got time for no games. I'm only here for the night, girl. Let me see it low, to the floor. Grab your hips, girl. Ride for him cause he say I ride real good. Pop star but I fuck him like I'm still hood. Heard he wanna spend money on a red bitch. Wanna send me do tricks with the next chick. Anyway, boobs up and my ass out. Somebody get a medic when he pass out. Big Nicky in the game, nigga. Brick squad, I ain't fucking when I lie, nigga. This that part when I slow it down like this. Somebody better get a bitch on the round. Fly as fuck, I need a co-pilot. When I come out, it's a motherfucking whole riot. Your size, little waist don't match your thighs. Say you on my level, but my level too high. Looking in your eyes don't look. Wenn Sie die Nase voll haben, dann gibt's nur eins. Mach mal lauter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2012.

my type. Hair longer, her eyes light. Her smile shine like the sunlight. One of a kind, baby mama type. Friend mugging, she the hater type. Walk a block, I'm the player type. Jerry bright, win away. Champagne till down. Mal ganz ehrlich, der Ice MC ist es wieder mit Wakefield. Der war einfach der King der 90er. Ice MC. Voll abgefahren. Breakdown. Sehen Sie, ein Wahnsinniger. Jenseits des menschlichen Verstandes. Gott, was zur Hölle war das? Ein Albtraum. I just wanna party.

Ja, die Top Models haben mal den Song von Bryan Adams auseinandergenommen. Hä? Jetzt haben wir auf den 69. Ich bin Bundy, L. Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, ich hoffe doch vom Radio L. Du kannst mir am Computer ein bisschen helfen, da, komm. Computer zerstören das ganze Land. Computer und Frauen. Die sind sehr vergleichbar, L, weil du bei allen beiden nicht weißt, wie man sie anmacht. Richtig. Ich bin an beiden nicht interessiert. Ja. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das ist hoffnungslos. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Juhu! Ja, das nenne ich Unterhaltung! Six, five, four, three, two, one. As long as you love me. das war ein bisschen Freestyle-Spezial. Für unsere Freestyle-Freunde. Party-Time! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach vergiss es. Hey, hey, hey, that's what I say. How it feels. Hey, hey, hey. I like how it feels. That's what I say. Rolling Stones. Und ich rufe den Eltern, hallo Nachtschwärmer. Hier geht's powermäßig ins Wochenende. Forever.

und jede Menge Action. Nach Schwemmer, riesen Deko, Außenbereich, Beach Girls. Ich lese hier nur. Donnerstag zum Beispiel, am 26. Wer irgendwelche Badesachen mitbringt, bekommt 5 Euro Freiverzehr. Badelatschen, Schwimmärmel und so weiter, solche Sachen. Und so weiter. Geht auf die Homepage codex-club.de. Da kriegt ihr alles genau mit. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Hey DJ! Was geht hier vor sich? Where's the beat? Hast du irgendwas genommen, hä? Hey DJ! Give me a fat beat! Jetzt machen wir ein Rio-Spezial und die Gruppe kommt ja bei den Hot Summer Nights. Wake up! Hier kommt Rio Spezial. Nachtschwimmer, seit Anfang der Sendung, ich kann die Mails nicht abrufen. Irgendwas stimmt in der Technik nicht. Silent murderer, haunting after you. She's untamable, but you never know. Make one move, sure now. Kein Mail erreicht mich, die Technik ist irgendwas umgestellt worden und das stimmt nicht. Das wird sich auch nicht ändern. Nachtschwimmer, tut mir leid. Okay, das war ein kleines Rio-Spezial. Läuft bei Viva und MTV rauf und runter. Die sind da bei den Hot Summer Nights im Codex. Wie sieht's aus? Darf ich deine Tochter jetzt mitnehmen? Zu den Hot Summer Nights? Bitte, bitte, Al. Komm, lass deine Tochter mit. Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Ja, aber mit deiner Tochter, mit der blonden Kelly, kommen wir auf jeden Fall. Da werde ich reinkommen, oder? Was meinst du? Ihre Möpse sehen noch so aus, als wüssten sie nichts von der Schwerkraft der Erde. Ja, genau. Sau stark, Überraschung stark. Jetzt kommt der sau stark, Überraschung stark Jingle. Heavy Metal. Wahnsinn, ne? Queen on ZZ Top, ja! Yeah. Hat hier jemand Lust auf eine Party? Hitradio Ruhr. Alles klar, Jungs, lasst uns mal mächtig die Hütte rocken. Oh nein, hier wird gleich mächtig die Hütte rocken. One, two, three, four! Sie wie waren an Rammstein. Wer zu Lebzeit gut auf Erden, wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Ecke. Getrennt von uns unendlich weit. Um 22.31 Uhr. Wenn sich an Sterne krallen. Die Frau kommt nach Hause vom Frauenarzt. Er zu ihr. Und was hat der Doktor gesagt? Sie, ich hätte einen Busen wie eine 20-Jährige. Er, und was hat er über den Arsch gesagt? Über dich haben wir nicht gesprochen. Ja, genau. Rammstein und Stevie Wonder. Super! Das rockt die Orgel! Alles geht! Everybody dance now! Clap your hands, everybody! If you got what it takes, get up, turn it low, and I want you to know that these are the Wake out! 22.33 Uhr. Immer zwei doofe Witze-Ecke sind dran. Immer zwei Witze. Und der nächste. Wir befinden uns im Kinzigtal. Im Hort der Natur. Genau das schönste Tal. Und da drehen wir die Zeit ein bisschen zurück. So vor 20 Jahren, als die Landwirtschaft noch ganz stark war. Stärker als heute, sagen wir mal so. Da ist der Bauer mit der Bäuerin auf dem Feld, am Hang und tut das Heu machen. Da muss man kurz für kleine Jungs und geht an die Hecke. Ganz dumm zugegangen, Nachtschwärmer. Es sitzt ihm eine Biene vorne drauf und sticht ihn voll rein. Er hat ihn wieder eingepackt und ging wieder zurück und hat immer mehr wehgetan. Er hat zur Bäuerin gesagt, dann sagt sie, ja, Karle, da muss ich heimgehen. Ganz schnell mit Schmalz einreiben. Ihm hat es immer mehr wehgetan. Er ist gerannt zu seinem Bauernhof. Geht in die Küche rein, zieht den großen Haufen Schmalz vom Büffel runter, stellt ihn auf den Stuhl und hängt sein wertes Stück voll und ganz rein. Im gleichen Augenblick nach dem Mal kommt die Magd die Treppe runter und ruft, ach Gott, was ist denn das? Na, ruft er, ja, wieso, hast du nie einer gesehen? Dann hat sie gesagt, doch, aber wir waren mal aufladen, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Das ist der Wahnsinn. So wird er aufgeladen, Ladies. Mit Schmalz. Das ist der Power ins Wochenende. Ruhe. Ich muss den Schuhverkäufer wieder zurückhalten hier. Finger weg, er. Petula Clark, ja. Downtown. Danach, Al, deine Kinder sagen, du hättest schon wieder richtig getankt, du wärst schon wieder halb hackendicht. Ach so, ein Scheiß hat die? Ja, deine Kinder. Ach, ihr beide seid die besten Kinder, die sich ein Vater nie gewünscht hat. Hier spricht die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hey, voila. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Sowas kann wirklich nur... Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Echt vom Feinsten. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner. Also nur dran. Fix.

erzähl mir noch eine gute Nachtgeschichte. Es war einmal ein alter Schweinehund. Oh nein, nicht schon wieder von Charlie. In the cultural sense, I just speak in future tense. Judas kiss me for facts, to wear hair condom next time. When he comes to me, I am ready. I wash his feet with my heaviness. Forgive him when his tongue lies to his brain. Even after three times he betrays me. I'll break him down, break him down, down. Langsam find der Tag sein Ende und die Nacht. In der Kärntner Straße, da singt einer Blowing in the Wind. Hat ein grünes Reckerl auf, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer. Wochenlang steh ich schon da, wochenlang plag ich mich an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum Narrisch werden, keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur, ich frag mich, was ich da tue. Ich fühl mich da so allein, brauch kein großes Geld, ich will haben auf Fürstenfeld. In der Zeitung, da haben's geschrieben, da gibt's eine Szene, da muss hin. Da muss hin. Dankeschön, Nachtschwärmer, tschüss. Was sie wollen, das sollen sie schreien. Mir kann die Szene stehen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der Dirndl an zum Reimen mir. Schwarze Lippen, grüne Haar. Da kann's ja Angst im Weg gebohr. Samen und los! Ich will wieder haben. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker ist vor dem Oberlandesgericht Stuttgart zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter befanden sie der Beihilfe zum Mord an Generalbundesanwalt Buback vor 35 Jahren für schuldig. Viele Fragen blieben aber offen. Beckers Verteidiger Euler sagte in der ARD: Zum Beispiel ist es so, dass wir ja gar nicht wissen, wer die Täter sind. Und insofern ist schleierhaft, wie Frau Becker die Täter in ihren Entschlüssen in irgendeiner Weise unterstützt haben soll. Der Sohn des Generalbundesanwalts, Michael Buback, zeigte sich enttäuscht von dem Urteil. Letztlich bin ich erstaunt, dass das Gericht nicht sagen kann, wer die Täter zum Beispiel auf dem Motorrad waren. Aber dass sie dennoch mit Sicherheit ausschließt, dass es Frau Becker war. Von Beckers Gefängnisstrafe gelten wegen einer früheren Verurteilung 2,5 Jahre bereits als abgegolten. Eine Systemstörung bei der deutschen Flugsicherung hat in mehreren Bundesländern für Chaos im Luftverkehr gesorgt. Betroffen waren Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Am zweitgrößten deutschen Flughafen in München mussten mehr als 100 Flüge gestrichen werden. Bundesweit kam es zu Verspätungen. Kurz vor der Sommerpause hat der Bundesrat über eine Reihe von Gesetzesänderungen entschieden. Unter anderem billigte die Länderkammer die Einrichtung einer bundesweiten Neonazi-Datei. Die Datei ist eine Konsequenz aus den Ermittlungspannen bei der Neonazi-Mordserie. Gewalttätige oder gewaltbereite Rechtsextremisten sollen erfasst werden, ebenso mögliche Hintermänner. Gespeichert werden